Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 96 des Gabelbissen Podcasts. Ja, heute möchte ich euch mal ein Rezept oder eine Speise vorstellen, die man eigentlich immer essen kann. Und das haben wir so in Österreich wie sie gern immer gegessen. Man kann sie zum Frühstück essen, zum Gabelfrühstück, sprich der Jause am Vormittag, aber auch zum Mittagessen, zur Nachmittagsjause oder einfach zum Abendessen. Oder wenn man mal einen längeren Disco-Besuch, Club-Besuch oder mal länger im Bierlokal war, wurscht wo, wenn man spät nach Hause kommt, meinetwegen nach dem Theater, der Oper, dem Kino, egal. Wenn man ein Nachtschwärmer ist, ein kleiner Mitternachtssnack. Die Rede ist von eigentlich einem der klassischen warmen Fastfood-Essen aus Österreich, dem Leberkäse. Der Leberkäse ist nach österreichischem Lebensmittelkodex ganz streng genommen eine sogenannte Bratwurst. Genauer gesagt zählt er zu den Brühwürsten, die nur aus Rind- oder Schweinefleisch bestehen dürfen oder auch gemischt. Dazu darf dann noch Speck, Wasser, Erdäpfelstärke, Knoblauch, Muskatblüte, Pfeffer, Piment, Zwiebel und Paprika edelsüß. Wenn ich diese Zutaten verwende, dann darf ich mein Produkt eben Leberkäse nennen. Wichtig ist auch noch, dass er in einer eckigen Kastenform gebacken oder gedämpft werden kann oder gedämpft wird. Man üblicherweise die meisten Leberkäse, die man so heutzutage bekommt, ist beim Fleischhauer oder beim Würstelstand oder egal wo, ist eigentlich gebackener Leberkäse. Das heißt, der kommt in die Form rein, die Rohmasse, und wird dann bei ca. 180 Grad Celsius gebacken. Selten, ich persönlich hatte noch nie das Vergnügen, bekommt man auch gedämpften Leberkäse. Der wird, so was ich recherchieren konnte, hauptsächlich in Großküchen gemacht, wie zum Beispiel jetzt Jugendheimen oder so oder bei großen Firmen etc. Aber so beim Fleischhauer hätte ich persönlich das noch nie gesehen. In traditionellen Rezepten übrigens aus Deutschland, die in Deutschland Tradition haben, wird auch Leber als Zutat verwendet. Der österreichische Leberkäse kennt das so nicht. Denn in Österreich wird Leberkäse nach sogenannter bayerischer Art gemacht und die sieht einfach keine Leber darin vor. Früher war das jedoch anders, auch in Österreich. Nämlich im Lebensmittelkodex von 1913 stand drinnen oder steht drinnen, gibt es nach wie vor zum Lesen, dass der Leberkäse einen Anteil von 10% Leber haben soll. Wird, wie gesagt, heutzutage nicht mehr gemacht, da man eben nach bayerischer Art den Leberkäse zubereitet. Damit das Ganze flaumiger wird. Wir kennen es ja, wenn man einen Leberkäse reinbeißt, das ist ja so schön flaumige Konsistenz und nicht so fest wie von einer Wurst, wird Stärke hinzugefügt. Will ich das eben nicht machen, habe ich es eben so eine Konsistenz, wie ich es zum Beispiel von der Extrawurst her kenne. Früher hat man dem Leberkäse anstelle von Erdäpfelstärke Roggenmehl zugesetzt. Und dadurch wurde der noch flaumiger. Nach dem Lebensmittelkodex darf ich das jetzt aber nicht mehr machen, wenn ich es Leberkäse nennen will, sondern ich muss Erdäpfelstärke nehmen. Wenn es wir dann selber zu Hause machen, ist es egal, wir müssen es ja nicht im Gegensatz zu den Fleischern oder der Industrie nicht in den Lebensmittelkodex halten. Ja, und beim Leberkäse gibt es nur eine Variante. Da gibt es natürlich verschiedenste und die möchte ich euch jetzt einmal kurz vorstellen. Fangen wir mal an beim ganz klassischen Leberkäse. Da sind die Zutaten, wie bereits beschrieben, den gibt es eigentlich so gut wie überall. Der zählt zum Beispiel auch zum Standardrepertoire eines jeden Würstelstands in Wien oder auch in anderen Städten bzw. Ortschaften. Also da gibt es in der Regel beim Würstler immer einen Leberkäse zu kaufen. Dann gibt es Leberkäse mit Einlage. Und da ist sicherlich der bekannteste Vertreter hier in Österreich der Käseleberkäse. Mir persönlich ist der am liebsten, der ist zwar um einiges fetter als der normal klassische, aber der ist so wunderschön herzhaft im Geschmack mit dem Käse drin, wenn der dann so leicht rausrinnt und sich ein bisschen mit dem Semmel verbindet und wenn man reinbeißt und dieser schmelzende Käse im Mund, oh, ein Traum, muss ich sagen. Also mir persönlich schmeckt es wunderbar. Es gibt aber natürlich auch noch etliche andere Varianten. Viele Supermärkte und Fleischer bieten zum Beispiel einen bekannten Leberkäse an. Der hat dann wie Bekanntwurst eben Paprika und so weiter drinnen. Wer es gern schärfer macht, kriegt einen Chili-Leberkäse. Es gibt Leberkäse mit Oliven und Feta drinnen und noch viele, viele andere Kreationen. Und da ist vor allem ein Leberkäse-Lokal, kann man das so nennen, oder eine Leberkäse-Bude oder so Fastfood-Leberkäse-Lokal, wurscht, ein Leberkäse-Geschäft hat. besonders berühmt dafür und zwar der sogenannte Leberkäse-Pepe. Kommt ursprünglich aus Linz, hat dort auch 2 Filialen, gibt es jetzt auch seit einiger Zeit in Wien. Kann euch leider nicht sagen, wie die Qualität in Wien ist. Ich war leider noch immer nicht dort. Ich hoffe, das bald mal nachzuholen. Aber wenn ihr mal in Linz seid und ein bisschen ausgefallenen Leberkäse wollt, kann ich euch den wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Der griechische ist persönlich meiner Meinung nach einer der besten, die er hat, weil ich liebe Schafskäse und ich liebe diese Kalamati oder Kalamazi-Oliven, diese großen, fleischigen Oliven aus Griechenland. Aber wenn es Walnuss-Leberkäse gibt, kann ich euch auch den empfehlen, weil der schmeckt irgendwie ganz speziell. So, kommen wir zu den weiteren Varianten, die man sonst noch bekommt. Ein leider sehr seltener Vertreter, aber ein wunderbarer wäre der Pferdeleberkäse. Pferdeleberkäse war seinerzeit mal eigentlich das arme Leuteessen schlechthin. Pferdefleisch war damals billig und darum hat man den eben zu Leberkäse verarbeitet. Mittlerweile, wie bei so vielen anderen Arme-Leut-Gerichten, zählt der Pferdeleberkäse zu den Delikatessen unter den Leberkäsen. Er wird leider, muss man wirklich sagen, noch sehr, sehr selten hergestellt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es in Wien sowieso nur mal eine Pferdefleischerei. Ich bin mir nicht hungrig, aber ich glaube, es gibt nur mal eine und die ist auch somit die einzige, die Pferdeleberkäse noch herstellt. Und die meisten kaufen dann bei denen zu. Und ich muss sagen, der Leberkäse ist auch wunderbar. Er ist nicht so fettig wie der andere Leberkäse, aber auch aromatischer. Das hängt nämlich damit zusammen, dass Pferdefleisch eigentlich das Aroma der Gewürze viel, viel besser aufnehmen kann, als wir es zum Beispiel jetzt vom Schwein oder vom Rind erkennen. Eins noch zum Pferdeleberkäse. Wird wie in dem Fall anderes Fleisch, als der Lebensmittelkodex vorschreibt, verwendet, so muss das im Namen erwähnt werden. Darum heißt er nicht nur Leberkäse, sondern auch Pferdeleberkäse, damit man sofort weiß, man bekommt Leberkäse vom Pferdefleisch. Eine weitere und noch viel, viel seltenere Variante wäre der Wildleberkäse. Den konnte ich bis jetzt auch noch nicht sehr oft kosten. Ich hatte mal auf einem Weihnachtsmarkt, ich glaube, das müsste in Hirschstetten in Wien gewesen sein, einen Wildschweinleberkäse und der, muss ich sagen, war auch echt super im Geschmack. Also von der Konsistenz her ganz anders als der klassische. Ja, muss ich sagen, wirklich ein Traum. Und wenn ich mich recht entsinne, müsste man sogar Wildleberkäse bei dem Adventmarkt bekommen, wo das Hörertreffen im November stattfinden wird. Aber das werde ich für euch noch eruieren und wenn wir uns dann dort treffen und jemand Lust hat, können wir ja gerne hinschauen. So, aber weiter zu unseren Leberkäse-Varianten. Es gibt dann noch 2 andere, die ich gerne erwähnen möchte. Da gibt es dann noch den Holzofen-Leberkäse. Der ist im Wesentlichen so wie der klassische von den Zutaten her. Da kommt keine Einlage rein, nichts. Von der Masse her ident mit dem klassischen, würde ich mal sagen. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied und das lässt der Name durchaus schon erahnen. Dieser Käse wird nämlich nur im Holzofen bei offenem Feuer gebacken. Und das wirkt sich ziemlich aufs Aroma aus. Ich habe eine schön rauchige Kruste, die nicht so sehr ausgetrocknet ist. Ich glaube, das hängt mit der Hitze von dem Holzofen zusammen und das ganze Jahr ist irgendwie leicht rauchiger im Geschmack. Wird auch ein bisschen größer gemacht und eher kalt gegessen. Und eine ganz, ganz spezielle Variante möchte ich auch noch erwähnen, der sogenannte Neuburger. Bei dem, Neuburger kennen wir vom Wein, hat aber mit dem nichts zu tun. Der Neuburger ist eigentlich das Produkt, wo uns die Werbung immer suggeriert, sagen sie niemals Leberkäse zu ihm. Klar, man will natürlich den Namen Neuburger besser vermarkten als Leberkäse. Der ist ähnlich dem klassischen, hat aber weitaus weniger Fettanteil drinnen. Setzt man eher auf mageres Fleisch. Er wird in ziemlich großen Blöcken gemacht und der wird im Gegensatz zu den anderen Varianten nur kalt gegessen. Der Neuburger, der wird vor allem eher dünn geschnitten und aufs Brot gelegt. Und man könnte jetzt vermuten, okay, wenn er weniger Fett hat, schmeckt er auch nicht so intensiv. Da muss ich widersprechen, also der ist geschmacklich durchaus sehr intensiv. Also ich persönlich muss sagen, so zu einem guten Abendessen mag ich den eigentlich recht gern dazu. Es gibt dann noch ein paar andere Sorten, die sind aber in Österreich eher unüblich, sage ich einmal. Den sogenannten bayerischen Leberkäse. Das hat jetzt nichts mit nach bayerischer Art, wie ich es vorher gesagt habe, zu tun, sondern dieser bayerische Leberkäse, so wie ich gelesen habe, der wird in Wursthaut mehr oder weniger gefüllt und so dann verkauft. Ja, und eine Spezialität, die es noch in Deutschland gibt, wäre dann der Schinkenleberkäse. Ja, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, gegessen wird er ja, der Leberkäse, klassischerweise warm im Semmel. Ist mehr oder weniger das Fastfood schlechthin, neben der Extrawurstsemmel. Er ist aber auch typisch für die Beiselküche hier in Wien. Zum Beispiel gibt es da den gebackenen Leberkäse mit Mayonnaise-Salat dazu oder wahlweise auch mit Spinat und Rösterdäpfeln. Es gibt Leberkäse-Salat, das kann man circa vergleichen mit dem, was man so als Schweizer Wurstsalat kennt. Es gibt ganz klassisch gebratenen Leberkäse, sprich dicke Leberkässcheiben, die einfach nur gebraten werden. Dazu gibt es ein Edäpfelpüree. Und was man auch immer wieder mal sieht, ist ein Leberkäse-Gordon, sprich zwei Leberkässcheiben, die dann gefüllt werden, paniert und herausgebacken. So, jetzt haben wir ja schon einiges an Information zum Leberkäse. Ich würde mal vorschlagen, schauen wir uns die Geschichte von dem Gericht an, weil die ist durchaus, finde ich, interessant. Vor allem, es gibt nach wie vor viele offene Fragen und das, obwohl es sich bei dem Gericht um kein bäuerliches Gericht handelt. Wieso und warum, da kommen wir dann später noch dazu. Ja, wie bereits gesagt, die genaue Geschichte, die genaue Herkunft vom Leberkäse selbst ist heutzutage nicht mehr klar zu definieren. Also da können die Historiker nicht mehr genau sagen, wo das herkommt. Es gibt aber eine Vermutung, die relativ gut passt. Und zwar geht die aufs 18. Jahrhundert zurück. Und da wird eben gesagt, dass der Leberkäse in Bayern entstanden ist. Und da gab es einen Karl Theodor, das war der Kurfürst von der Pfalz. Und der zog von Mannheim nach München und brachte mit seiner Gefolgschaft unter anderem auch Fleischer mit. Ja, das waren halt seine Haus- und Hoffleischer. Und diese sollen dann eben das Fleisch genommen haben, ganz fein gehackt, in Brotformen gegeben haben und herausgebacken. Angeblich, so sagt auch die Legende, waren die Franzosen Vorbild für dieses Gericht, weil von den Franzosen her kennt man ja die Terrinen. Und wir wissen ja, Terrinen sind ja auch in so Art kleinen Kastenformen gemacht und der Leberkäse erinnert uns ja auch daran. Die damalige Variante, die ich euch aber jetzt beschrieben habe, das kann man definitiv sagen, hat mit der heutigen Variante überhaupt nichts mehr, also man hat nur mehr wenig zu tun. Denn unsere Variante ist eigentlich erst möglich geworden mit der Erfindung des sogenannten Cutters. Ja, dann bei den Bauern, wie bereits erwähnt, ist es eher unüblich gewesen, da die Herstellung eigentlich damals sehr, sehr aufwendig war. Also man hat es zunächst so gemacht in Österreich, man hat einmal das Fleisch mit einem Wiegemesser grob geschnitten. Danach hat man das grob geschnittene durch den Fleischwolf gedreht und dann, und das war dann nachher wirklich zu Beginn das Aufwendige, hat man das gewolfte Fleisch mit Mörser noch einmal zerrieben, damit man eben diese ganz feine Konsistenz bekommt. Wie bereits erwähnt, erst mit dem Cutter ist das Ganze dann leichter geworden. Der Cutter ist ein technisches Gerät mit einem Klingen drinnen, wo ich das Fleisch reingebe und die rotieren und dadurch wird es ganz, ganz fein geschnitten. Das braucht man zum Beispiel, wenn man eine Farce machen möchte. Gibt es einige Produkte zum Kaufen als Aufsatz für Küchenmaschinen, als eigenständige Geräte etc. Ja, und danach hat man ihn in Österreich entweder, wie man es kennt, in der Kastenform gebacken, aber, und das wusste ich zum Beispiel auch nicht, es gab auch Leberkäse-Varianten, die im Schweinsnetz gemacht waren, so ähnlich wie wir es vom Stefaniebraten her noch kennen. Das hatte ich ja auch mal in einer Folge. Ja, und eins war damals übrigens auch noch anders als unsere heutige Variante, denn da wurde der Leberkäse noch mit Speckwürfeln gemacht. Man, Speck kommt auch heute noch rein, ja. Aber damals war der Speck mehr oder weniger eine Art Einlage, sprich, man hat das grob geschnitten und zur Fleischmasse, zum Fleischteig dazugegeben. Heutzutage wird es aber, wie ich eh schon erwähnt habe, auch zerkleinert, damit das nicht so auffällt, damit es einfach nur den Geschmack abgibt. Das ist so ähnlich wie die Speckwurst, die hat ja auch grobe Speckstücke drinnen. In anderen Wurstvarianten wird das einfach ganz fein gemahlen, geschnitten und kommt dann so zur Masse dazu. Das mit den Speckstücken war in einigen Fleischereien sogar bis zu circa vor 20 Jahren noch üblich. Heutzutage, ich hätte es ehrlich gesagt nirgends mehr gesehen. Nur, ja, eine Frage bleibt offen. Woher stammt denn jetzt eigentlich der Name? Also ich habe zwar vorher gesagt, dass in Deutschland bestimmten Regionen durchaus Leber als Zutat hineinkommt, in Österreich aber nicht. Nur, warum nennen wir das dann Leberkäse? Da gibt es auch wieder mal die verschiedensten Theorien. Was man definitiv sagen kann, oder wo sich die Historiker einig sind, der Name stammt nicht von der Leber, wie man vielleicht vermuten könnte. Auch wenn das Zutat ist, der Name soll nicht von der Leber stammen. Angeblich, so sagt eine Legende, waren die Fleischer eben von diesem Kurfürsten der Meinung, das Produkt ähnelt von der Form her einem Käseleib. Und somit nannten sie es Lebkäse. Das entwickelte sich wieder weiter zum Lewekäse und endete schließlich bei Leberkäse. Einfach das Lebkäse, weil es ausschaut wie ein Leibkäse. Ja, man kann durchaus sein, aber es gibt noch andere Theorien, die durchaus auch Sinn ergeben. Zum Beispiel vermutet man, dass das Ganze vom mittelhochdeutschen Lab stammen könnte. Und zwar deswegen, weil der Leberkäse bei der Zubereitung gerinnt das Fleischeiweiß und es entsteht dadurch eine feste Masse. Und wo kennen wir das her? Richtig, von der Käseherstellung. Denn da haben wir ja auch das Lab, das zur Milch kommt, dann gerinnt die Milch und wird fest und ich kann meinen Käse machen. Von daher kommt dieses Leber, das Lab, kommt von dem, geht man aus. Das Käse, so könnte der möglicherweise aus dem Slawischen kommen, aus dem Kwas. Und das bedeutet ins Deutsche übersetzt nichts anderes als Jause. Ja, finde ich auch eine Theorie, die durchaus plausibel klingt. Möglicherweise könnte das Ganze aber auch noch vom mittelhochdeutschen Lever abstammen. Lever, das steht wieder für Hügel oder Grenzhügel. Passt auch, denn schauen wir uns doch mal so einen, oder stellen wir uns mal einen Leberkäsblock vor. Der erinnert doch ein bisschen an so einen Grenzschein, an einen kleinen Wall. Somit, ja, klingt auch jetzt so von an den Haaren herbeigezogen. Es gibt dann noch eine Variante von Lebere. Das ist ein, in alter Lyrik ein Ausdruck von gestockter Masse, was auch zum Leberkäse passen würde. Wie gesagt, man kann wirklich nimmer mehr genau sagen, wo der Wortursprung eigentlich herkommt. Da gibt es halt einfach so viele verschiedene Quellen und dadurch, dass es urkundlich nie so wirklich erwähnt wurde, tun sich einfach die Sprachforscher und Historiker in der Hinsicht wirklich, wirklich sehr, sehr schwer. Ach, eines noch. In Tirol und in einigen Teilen von Tirol nennt man das Ganze nicht Leberkäse, sondern Fleischkäse. Und wenn ich das nicht falsch im Kopf habe, ich glaube auch in Teilen von Bayern und Süddeutschland, also Baden-Württemberg, müsste auch ja Süddeutschland sein. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ja, das ist sicherlich, wird das auch Fleischkäse genannt. Sonst wird es in Österreich generell überall Leberkäse genannt, nur wie gesagt in einigen Teilen von Tirol Fleischkäse. So, jetzt haben wir wirklich einen ordentlichen Ballen an theoretischem Wissen. Ich würde sagen, gehen wir über zum Rezept. Und da habe ich mir gedacht, stelle ich euch ein Rezept vor, wie ihr Leberkäse selber machen könnt. Ich habe das Rezept erst vor ein paar Tagen gemacht, muss sagen, für den ersten Versuch hat es eigentlich ja, ganz schön gut geklappt. ist noch Verbesserungspotenzial drinnen. Die Konsistenz des Leberkäses war nicht ganz so, wie ich es mir gewünscht vorgestellt habe. Aber das hängt damit zusammen, da ich einen Schritt nicht wirklich machen konnte. So. Für so einen schönen Leib-Leberkäse, was brauchen wir denn da? Da benötigen wir 600 Gramm Schweineschulter, 400 Gramm Schweinebauch, ca. 20 Gramm Pökelsalz. Da gebe ich euch gleich den Tipp, bitte aufpassen, wenn es reines Pökelsalz ist und es steht oben mit Speisesalz vermengen, bitte das machen, weil sonst, ja, ihr wisst, ihr könnt euch an die Sur-Folge erinnern vielleicht, wo ich erwähnt habe, dass halt Pökelsalz in höherer Konzentration nicht so bekömmlich ist. Darum bitte wirklich an die Packungsvorgabe halten und das so zusammenmischen, dass im Endeffekt dann 20 Gramm Pökelsalz rauskommen. Wer jetzt kein Pökelsalz zu Hause hat, auch kein Problem, ihr könnt auch nur ganz normales Speisesalz verwenden. Das hat aber den Nachteil, dass der Leberkäse dann eher grau ist von der Farbe und nicht so was schön Rötliches hat, wie man es kennt. Des Weiteren benötigen wir Pfeffer, Muskatnuss, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe und wer möchte etwas Piment, 35 Gramm Mehl oder Erdäpfelstärke. Wir müssen es dann nicht in den Lebensmittelkodex halten, somit können wir keine Mehl nehmen. Und 300 Gramm zerstoßene Eiswürfel. Ja, im ersten Schritt müssen wir mal unser Fleisch in kleinere Würfel schneiden. Ich will es wirklich nicht so groß machen, damit sich der Fleisch wohl leichter tut. Wenn ich das habe, rein in eine Schüssel mit dem Pökelsalz gut vermengen und über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es ein bisschen länger stehen lassen, einen ganzen Tag, aber über Nacht soll es im Endeffekt ausreichen. Wenn es dann, bevor es verschiert, gebt ihr das Ganze in den Tiefkühler rein und da würde ich es für so, naja, gute halbe Stunde auf alle Fälle drinnen lassen, idealerweise 45 Minuten. Bei der Leberkäse-Herstellung ist es nämlich notwendig, dass das Fleisch so kalt als möglich bleibt. Wird es zu warm werden, wird sich, was man in den Rezepten so liest, negativ auf die Qualität des Leberkäse auswirken. Also 30 bis 50 Minuten in den Tiefkühler. Man kann die Zwischenzeit natürlich mal nutzen, um die Zwiebel zu schälen, grob zu schneiden, auch den Knoblauch zu schälen. Nach der Zeit verschieren wir das Ganze mit einem Fleischwolf, mit den Zwiebeln und den Knoblauch dabei. Im Anschluss würde ich empfehlen, verschiebt man das Ganze noch einmal, damit es noch feiner wird. Da könnt ihr dann schon beim zweiten Verschiedurchgang, wenn ihr wollt, das Eis dazugeben. Das würde ich aber nur machen, wenn ihr keinen Cutter habt, so wie ich. Und das ist nämlich das Problem, was wir hatten. Wir hatten keinen Cutter und mit dem Mixbecher der Küchenmaschine hat es nicht funktioniert. Darum haben sie auch ein zweites Mal verschiert. Kann aber nicht schaden, wenn ihr dann den nächsten Step mit dem Cutter auch macht, ist überhaupt kein Problem. Ja, wenn wir das Ganze dann verschiert haben und können wir das, wenn wir es haben, in den Cutter reingeben mit dem Crushed Eis und das portionsweise zu einer schönen homogenen Masse ganz, ganz fein mahlen. In dem Step könnt ihr übrigens auch immer wieder ein bisschen von den Gewürzen dazugeben, damit das auch gleich mal im Cutter schön durchgemischt wird. Wenn man keinen Cutter hat, mischt man das einfach alles per Hand. Und da bitte darauf Acht geben, dass die Eiswürfel nicht zu groß sind, sondern wirklich schön kleine Bröckel. Die kann man ganz einfach klein machen mit einem Plattiereisen, Nudelwalker, Fleischklopfer, was ihr zu Hause habt. Das einfach in der Plastiksackerl geben und draufklopfen, damit das wirklich schön klein wird. Wenn ich dann meine Fleischmasse habe, kommt noch das Mehl dazu. Das verarbeite ich schön einmal unter. Ja, und dann kann ich schon mal meinen Backrohr vorheizen, und zwar auf 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze. Bei Heißluft einfach, wie ihr wisst, 20 Grad weniger. Dann fette ich eine Kastenform aus. Wir hatten leider keine bei der Hand, haben eine Auflaufform genommen, dadurch ist unser Leberkäse, wie man im Foto sieht, eher flach geworden. Tut dem Ganzen jetzt aber nichts ab, muss ich auch sagen. Wenn ihr keine Kastenform nehmen wollt oder keine habt, könnt ihr auch so eine Bratenform nehmen, so eine Bräterform. Die wird auf alle Fälle mal gebuttert mit, ja, der Name sagt Butter oder alternativ, könnt ihr auch Margarine nehmen. Und dann wird die Fleischmasse eingefüllt und mal schön glatt gestrichen. Und was gehört zum Leberkäse dazu? Oben? Richtig, ein Rautenmuster. Das schneidet man noch in die Oberseite des noch nicht fertigen Leberkäses rein. Sobald das Backrohr dann Temperatur hat, kommt der Leberkäse rein und darf dort für eine Stunde und 10 Minuten herum, plus minus 5 Minuten, sage ich jetzt einmal, ins Rohr rein. Und da darf er dann fertig garen und derzeit entsteht durchaus schon ein wunderbar herrlicher Duft im Haus, in der Wohnung, wo auch immer ihr halt wohnt. Ja, und wenn ihr dann noch die typische Kruste vom Leberkäse haben möchtet, empfehle ich euch, rauf mit dem ganzen Ding auf die oberste Schiene, Oberhitzengrill an und da 5 bis maximal 10 Minuten bräunen lassen, damit einfach diese herrliche braune Kruste kommt. Ja, dann muss man ihn eigentlich nur mehr herausnehmen und dann kann man ihn einfach nach ein bisschen einer Abkühlzeit auch schon essen. Ihr könnt ihn Semmel essen, ihr könnt ihn mit dem Brot essen, ihr könnt ihn dann auch gleich panieren, wenn ihr wollt. Also da ist dann der Fantasie überhaupt keine Grenze mehr gesetzt. Man kann ihn aber auch, so wie es wir gemacht haben, erkalten lassen und am nächsten Tag einfach dann zum Abendessen in kalter Form eher dünn geschnitten mit Senf zum Bauernbrot essen. Natürlich könnt ihr diese Masse auch als Basis hernehmen für einen Leberkäse mit Einlage. Da könnt ihr zum Beispiel Käse reingeben, Emmentaler Gouda, was auch immer. Ja, oder was euch jetzt sonst noch beliebt. Ich muss sagen, beim nächsten Mal werde ich versuchen, das auf alle Fälle mit dem Cutter zu machen, weil geschmacklich war er wirklich top, aber die Konsistenz hätte eine Spur besser sein können. Aber war der erste Versuch und man kann ja alles noch einmal machen. Ich persönlich kann es euch aber wirklich nur empfehlen, mal selber das auszuprobieren. Wie ihr seht, es ist im Endeffekt nicht so schwer. Man kann das eigentlich relativ einfach machen. Man braucht halt auf alle Fälle einen Fleischwolf dafür. So, und bevor ich jetzt zum Ende der heutigen Folge komme, möchte ich noch eine kleine Jingle einspielen. Dieser Podcast könnte Weihnachten komplett anders klingen. Es wird nämlich wieder gewichtelt, genauer gesagt gepottwichtelt. Übernimm auch du einmal die Kontrolle über einen anderen Cast. Jetzt anmelden unter pottwichteln.com. Ja, also wie ihr in der Jingle schon hören konntet, werde ich mich heuer mit dem Gabelbissen-Podcast bei diesem Pottwichteln mal beteiligen. Bin ehrlich gesagt schon gespannt, für wen ich eine Folge gestalten darf. Ich hoffe, es wird durchaus etwas sein, wo ich auch was dazu sagen kann oder wo es mir relativ leicht fällt, was dazu zu sagen. Aber ich denke, auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch mal spannend, wenn ich einen Podcast zugelost bekomme, wo ich von der Thematik nicht so viel Ahnung habe. Ich denke, das könnte durchaus dann lustig werden. Ich bin auch selber gespannt, wer für den Gabelbissen eine Folge gestalten darf. Und ja, denke, das wird sicher was Nettes in der Weihnachtszeit werden. Wenn auch ihr Podcaster oder Podcasterin seid, wäre sicher cool, wenn ihr da auch mal vorbeischaut und ja, vielleicht meldet ihr euch auch dabei an. Es gab ja schon zweimal das Pottwichteln und die Ergebnisse waren, ja, muss sagen, immer recht witzig so zu hören. Gut, das war's dann für die heutige Folge. Solltet ihr noch Fragen zum Leberkäse haben, zur Zubereitung etc. Ihr wisst, ihr könnt mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Ich helfe natürlich immer weiter. Ach, eines noch, bevor ich es vergesse. Das Gewinnspiel für die Folge 100 wäre noch am Laufen. Und zwar, wenn ihr einen Kommentar über iTunes beim Gabelbissen Podcast hinterlasst, habt ihr die Chance, einen kleinen österreichischen kulinarischen Preis zu gewinnen. Was das ist, das verrate ich euch dann aber erst in der Folge 100. Also wie gesagt, unter allen bestehenden iTunes-Kommentaren wird es dann eine kleine Verlosung geben und der oder die Gewinnerin bekommt einen kleinen kulinarischen Gruß aus Österreich oder von mir halt. Gut, somit kommen wir wirklich zum Ende der heutigen Folge. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge.